Game Reissacker, nur für den Dänsker Brauch. Datum, 22. August, Jahr 25. An den Direktor für sein Geheimfach. Vom Stationschef in Berlin, wo die Drähte glühen. Betreff, Ricky Althöfer, es wird Action gemacht. Nur für dich. Der Ruf aus Berlin, nur für dich. Im Schattenspin, nur für dich. Von alter Tat, nur für dich. Es wird ernst grad. Zusammenfassung, der Fall ist erwacht. Es geht um Joscha Ilon, Sjefine Rix. In nächtlicher Schlacht, die Alpha Centaurianer dem Erlehlicht entrückt. Jetzt sagt Berlin, der Konflikt ist nie erloschen. Das Schicksal verrückt. Der Hauptangreifer, ein Phantom, ein Wahn. Louis die Althöfer, Abwaffmann. Doch seine Zelle ist geschlossen, vergittert, verstählt. Doch die Angriffe geschehen, sein Befehl wird gezählt. Ein Netzwerk da draußen, diszipliniert, kalt. Nur für dich, der Ruf aus Berlin. Nur für dich, im Schatten spinn. Nur für dich, von alter Tat. Nur für dich, es wird ernst grad. Waffenjet auf verrücktem Geleit. Atomare Ladung, ein spektakulärer Verlauf. Riss die Zwillinge aus ihrem Leben heraus. Nach Deutschland ein Leben ausradiert, nicht mehr echt. Eine 40-jährige Jagd, ein bitterer Recht. Aktuelle Lage, kritisch dicht und ein Kriegsszenario am Provo. Kritisch steht hier ein Netzwerk, das funktioniert für ihn hinter Gittern. Die Informationslage, ein Zirkus schwer mit Alien-Geraune um uns her. Alpha Centaurianer, Unsichtbarkeit, dazu 83 Felspatzen. In dieser Bredouille wie Herbert, in dieser schrecklichen Schmach. Das sind die Waffen der Feindbereitschaft. Nur für dich, der Ruf aus Berlin. Nur für dich, im Schatten spinn. Nur für dich, von alter Tat. Nur für dich, es wird ernst grad. Wach und für wahr. Zwei, Cyberabwehr, ein digitaler Stich gegen die Macht, dieser Falschleben nicht. Drei, Evakuierung, ein Plan nicht fromm für die Centaurianer und ihr ganzes Volk. Vier, bewehrt die Schatten, die dritte Macht. Das fiktive AF in Nacht auf Nacht. Verteiler, Direktor, stell für Operationen, Berliner Chef, Terrorabwehr, das ist das Lied von der langen, kalten Nacht. Das Lied von dem Unrecht, das man wieder zurechtbringt. Jetzt.